Er stützte die Ellbogen auf die Knie und presste den Kopf mit den Händen wie mit einer Zange zusammen. »Welch eine Marter«, entrang sich Sonja die qualvolle Klage. »Was soll ich jetzt tun?« »Sprich«, fragte er, plötzlich den Kopf hebend und blickte sie mit einem vor Verzweiflung entstellten Gesicht an. »Was du tun sollst?« rief sie, sprang auf und ihre Augen, die bis jetzt voll Tränen gewesen waren, funkelten plötzlich. »Steh auf!« Sie packte ihn an der Schulter. Er erhob sich und starrte sie verwundert an. »Geh sofort, unverzüglich zu einem Kreuzweg. Knie nieder und küsse zuerst die Erde, die du entweiht hast, und dann verneige dich vor der ganzen Welt in allen vier Richtungen und sage vor allen Menschen laut, ich habe getötet. Dann wird Gott dir dein Leben wiedergeben. Wirst du gehen? Wirst du gehen?« fragte sie ihn, bebte wie in einem Anfall am ganzen Körper, umklammerte dabei seine Hände und sah ihn unablässig an. Er wunderte sich und war sogar erstaunt über ihre plötzliche Begeisterung. »Meinst du das Zuchthaus? Oder was, Sonja? Dass ich mich selbst anzeigen soll?« fragte er finster. »Das Leiden auf sich nehmen und sich dadurch erlösen, das ist es, was man tun muss.« »Nein, ich gehe nicht zu Ihnen, Sonja.« »Wie willst du denn leben, leben? Womit wirst du denn weiterleben?« rief Sonja. »Ist denn das überhaupt möglich? Wie wirst du denn mit deiner Mutter sprechen? Oh, was wird mit ihnen jetzt geschehen? Ach, was rede ich? Du hast ja deine Mutter und Schwester schon längst verlassen. Du hast sie doch schon verlassen. Oh mein Gott«, schrie sie auf. »Er weiß das alles schon selbst. Aber wie kann man denn ohne einen einzigen Menschen weiterleben? Was soll jetzt aus dir werden?« »Sei kein Kind, Sonja«, sagte er leise. »Welche Schuld habe ich vor den Menschen? Weshalb soll ich hingehen? Was soll ich ihnen sagen? Das ist doch alles nur ein Spuk. Sie töten selber Menschen zu Millionen und halten das noch für eine Tugend. Gauner sind sie und Verbrecher, Sonja. Ich gehe nicht. Und was soll ich sagen? Dass ich gemordet habe und nicht wagte, das Geld zu nehmen? Dass ich es unter einem Stein versteckt habe?« fügte er mit einem höhnischen Lächeln hinzu. »Sie werden doch über mich lachen, werden sagen, er ist ein Dummkopf, dass er es nicht genommen hat. Ein Feigling und ein Dummkopf.« »Sie werden nichts, gar nichts verstehen, Sonja. Und Sie sind es auch nicht wert, etwas zu verstehen. Weshalb soll ich hingehen?« »Ich gehe nicht hin. Sei nicht kindisch, Sonja.« »Du wirst dich zu Tode quälen. Zu Tode quälen«, wiederholte sie verzweifelt und streckte ihm flehend die Hände entgegen.